Wir sind die Schande von dieser Lunde. Am Bahnhof hat man die aufgelauert, hinterhältig und gemein. Dieser Tag sollte dein letzter sein. Dein Blut und